Ja, hallo auch von mir. Also ich bin nicht nur thematisch mit dem Frauenbild in der DDR unterwegs, sondern ich mache recht breit gefächert Veranstaltungen zu, also viele so einführende Sachen, was ist das Patriarchat, geschlechtsspezifische Sozialisation. Das ist sozusagen das, was ich nebenher, neben meiner Arbeit in der Mona Lisa, in der feministischen Bibliothek Mona Lisa mache. Ja, aber dort habe ich mich jetzt schon ein paar Jahre oder im letzten Jahr ganz besonders mit der DDR-Frauenpolitik und dem Frauenbild auseinandergesetzt und habe dazu fast 1000 Hefte dieser Frauenzeitschrift für dich durchgesehen und bin da auf viele sehr spannende Erkenntnisse gekommen. Genau, ich habe mich eine Weile gefragt, als ich eingeladen wurde, okay, Pisson, von der ich fast gar nichts weiß. Warum werde ich hier irgendwie mit dem Frauenbild in der DDR angefragt? Und dann irgendwann habe ich gesehen, okay, es scheint um Utopien zu gehen. Und fand es dann doch wieder ganz passend, weil die DDR tatsächlich ja mit dem Anspruch gestartet ist, mit dieser Utopie, ein Staat für die Frauen zu sein, das in die Realität umzusetzen. Und ich nehme mal an, so ist auch ja, das inhaltlich eingebettet, so wie ihr euch das vorgestellt habt. Okay, genau. Und deswegen möchte ich jetzt gerne einfach beschreiben, wie der Staat, was für Ansprüche der Staat hatte, wie er versucht hat, es durchzusetzen und wo ich aber, oder ja, natürlich die Wissenschaft da gerade zu dem Kenntnisstand kommt, woran es vielleicht auch gescheitert ist, so ein Staat für die Frauen, einen sozialistischen Staat für die Frauen zu etablieren. Da es diesen Anspruch von Anfang an gab, gab es auch einige bahnbrechende Errungenschaften in der Frauenpolitik in der DDR, die man immer mit sozusagen im Hinterkopf haben muss. Die Formatierung ist hier leider ein bisschen zerschossen. Das widerspricht etwas meinem ästhetischen Empfinden, aber so ist es. Genau. Also von Staatsgründung an versuchte sozusagen der Staat diese Frauenpolitik mit dem Ziel der Gleichberechtigung voranzuschreiten. Es war dann eben eine Emanzipation von oben. Das ist halt so ein geflügeltes Wort, was man dafür verwendet, weil es eben nicht von irgendeiner autonomen Frauenbewegung ausging, sondern wirklich von Anfang an staatlich verordnet war. Und schon 1949, also mit Staatsgründung, wurde die Gleichstellung in die Verfassung aufgenommen. Und oberstes Ziel war es eben, die Frauen in die Berufstätigkeit zu bringen, weil das natürlich eine Möglichkeit war, irgendwie selbstständig zu sein, auch finanziell unabhängig zu sein. Auch in der Verfassung verbrieft war auch diese Forderung auch von der westlichen Frauenbewegung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, war sozusagen dort sofort festgehalten. Die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, die heute noch ihresgleichen sucht. Genau, und also sozusagen vom Staat wurde vorgegeben, wir wollen, dass die Frauen selber entscheiden, wie viele Kinder sie haben, und es sollen Wunschkinder sein. So war eben auch die Argumentation. Und der Staat versuchte auch, natürlich, wenn er versucht, irgendwie die Frauen in die Berufstätigkeit zu bringen, müssen eben Maßnahmen getroffen werden, die so eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich machen. Weil natürlich auch da traditionell die Frauen für den Reproduktionsbereich einfach zuständiger waren als die Männer. Es wurde dann ein bezahlter Schwangerschaftsurlaub eingeführt, eine Arbeitszeitverkürzung von Müttern von zwei Kindern war dann möglich. Also es wurde dann von 43 Arbeitswochenstunden auf 40, reduziert, wenn man zwei Kinder hatte. Es gab diesen Haushaltstag für Frauen, monatlich. Und natürlich ganz präsent war dieser flächendeckende Ausbau der Kinderbetreuung. 1974, also man bemühte sich sozusagen von Anfang an, diese Gleichberechtigung durchzusetzen, auch im Reproduktionsbereich. Und so stand eben auch schon 1974 im Familiengesetzbuch, die Ehegatten sind gleichberechtigt. Beide Ehegatten tragen ihren Anteil bei der Erziehung und Pflege der Kinder und der Führung des Haushalts. Und tatsächlich war dann auch das Ergebnis dieser Maßnahmen und dieser Frauenpolitik, dass dann in den 80er Jahren 90% der Frauen berufstätig waren und auch sehr viel mehr in frauenuntypischen Berufen im Vergleich zum Westen, also wirklich in technischen Berufen. Genau. Das sind sozusagen die Errungenschaften, die natürlich auch auf die Frauen gewirkt haben. Also man hat dann das so nach der Wiedervereinigung, glaube ich, so gesehen, dass die DDR-Frauen wirklich selbstbewusst auftraten. Und klar war, sie waren halt irgendwie ihr ganzes Arbeitsleben finanziell unabhängig im besten Fall. Um jetzt aber eben die Kehrseite zu verstehen oder woran es vielleicht dann eben auch ein Stück weit gescheitert ist, ist es wichtig zu verstehen, was dort in der DDR und generell im sozialistischen Verständnis, wie die Vorstellung von Emanzipation aussah. Und die war eben ganz in der sozialistischen Tradition von Clara Zetkin, nachdem eben für so einen Emanzipationsprozess also nicht relevant war oder nicht die Männer sozusagen in dem System das Problem waren, sondern die kapitalistische Klassengesellschaft. Und so ist ganz konkret beschreibt das auch Karin Ziegert eben in der Für dich, ne, die ich ja voriges Jahr durchgesehen habe, 1975, Zitat, und nicht ob Mann oder Frau ist entscheidend für eine emanzipierte Lebensgestaltung, sondern einzig und allein die Zugehörigkeit zu der Klasse der Besitzenden und der Besitzlosen. Und diese Einstellung, ne, die ja auch vom Staat propagiert wurde, macht natürlich was mit so einem Emanzipationsprozess der Frauen. Und so war der Staat eben auch überzeugt, dass so eine Gleichberechtigung hergestellt werden muss durch zuallererst eben durch die Abschaffung der unterdrückenden Produktionsverhältnisse, durch Gesetze, so wie er es eben von Anfang an versucht hat, und eben durch die gesellschaftliche Partizipation, also hier vor allem eben die Berufstätigkeit. So, das waren sozusagen die Überzeugungen im sozialistischen Verständnis auch von Clara Zetkin. Also die Klassengesellschaft ist das zentrale Problem. Genau, jetzt sieht man das hier gar nicht mehr richtig. Ja, aber hier steht eben nochmal, also Fokus auf Erwerbstätigkeit und die Entwicklung der klassenlosen Gesellschaft. So sieht das Emanzipationsverständnis aus. Und dieses Verständnis oder diese Überzeugung hat natürlich Auswirkungen auf den Emanzipationsprozess von Frauen und auch auf die Frauenpolitik in der DDR. Und die Effekte waren eben, dass diese Frauenfrage zu diesem berühmten Nebenwiderspruch marginalisiert wurde und es zuallererst eben um die Solidarität unter den Proletariern ging, sozusagen, ne? Auch bewusst ungegendert natürlich. Also sozusagen die Solidarität der Arbeiter war auch ein Beweis dafür, dass es zum Beispiel in der DDR keinen Feminismus braucht, wie man gesagt hat, weil Männer und Frauen sind sich ja sozusagen in den Fabriken verbündet und sind zuerst eben gleichberechtigte Arbeiter. Genau, also zum Nebenwiderspruch marginalisiert. Es gab sozusagen, der Fokus war ein anderer, eben nicht die Frauenfrage. Und hier passiert es eben mal wieder, wie so oft in der Geschichte, dass eben die Belange der Frauen wieder irgendwie einer größeren Sache weichen musste. Und das war auch in kapitalistischen, bürgerlichen Gesellschaften so und immer mit unter anderem Vorzeichen. Und hier war es eben die Klassenfrage, die im Fokus stand. So, genau. Und ein weiterer Effekt davon ist eben, dass die Neugestaltung des Reproduktionsbereichs sozusagen nicht im Fokus stand. Man hat sich darauf konzentriert, die Frauen in die Produktion zu kriegen, und es fehlte häufig ein Konzept, wer denn jetzt bitte schön die Hausarbeit machen soll und die Kinder erziehen soll. Genau. Und das ist aber eben immer, hier erkennt man halt immer, dass es sich ganz stark daran orientiert, an dem, wir brauchen eine klassenlose Gesellschaft und wir müssen die Frauen in die Erwerbsarbeit kriegen. Und das führte eben auch dazu, dass bereits Mitte der 70er Jahre von einer abgeschlossenen Emanzipation gesprochen wurde. Weil da konnte man schon postulieren, wir haben eine klassenlose Gesellschaft und die Frauen sind in der Berufstätigkeit. Da sieht man den Effekt dann, ne? Das hat alles andere, was da im Reproduktionsbereich und auch was so die Aufstiegschancen im Beruf anging für Frauen, einfach hinten runterfiel, weil man sich starr an diese beiden Kriterien gehalten hat. Und deswegen Mitte der 70er Jahre war die Emanzipation abgeschlossen, was natürlich auch bedeutet, dass es dann weiter an Bedeutung verliert, weil es ist ja jetzt erreicht und da muss man dann eben auch nicht mehr so viel machen. Und das ist eben einer der großen Effekte von diesem Verständnis der Frauenfrage als Nebenwiderspruch. Ach so, was natürlich jetzt hier auch noch... Huch. Nee, es ist... Okay. Was hier natürlich auch noch hinten runterfällt, wenn man diesen Fokus hat, ist halt natürlich auch in der DDR existierende Männergewalt. Ne? Also die wurde natürlich von Anfang an bis zum Schluss vertuscht oder gesagt, es gäbe sie nicht. Aber sowas stand halt einfach nicht im Fokus. Und wenn es irgendwie patriarchale Zustände gab, die man jetzt nicht verleugnen konnte, dann waren das häufig, und so argumentiert zum Beispiel die für dich auch oft, dass es dann so noch ein paar versprenkelte konservative Familien gab, wo noch patriarchale Verhältnisse herrschen würden. Und das wird aber nicht auf die Staatspolitik zurückgeführt, sondern auf individuelle Erziehungsfehler und halt noch Traditionen, die man ausmerzen muss. Das ist sozusagen der erste Bereich, wo man schon sieht, okay, diese Bestrebung nach Gleichberechtigung hat einfach eine Kehrseite. Ganz konkret wirkte sich das dann eben auch so aus, war das unter anderem eben auch die Ursache dafür, dass es doch zu strukturellen Diskriminierungen kam, sowohl im sozialen Bereich als auch im beruflichen Bereich. Und da wäre zum einen eben diese später nach der Wende als Multipolitik kritisierte Frauenpolitik der DDR zu nennen und auf der anderen Seite eben tatsächlich, also im privaten Bereich, diese reaktionären Familienstrukturen, die sich eben erhielten. Und das hat der Staat einfach wirklich, also gerade diese reaktionären Familienstruktur völlig unterschätzt offenbar. So, aufgrund dieser Mutti-Politik, so wie sie später eben kritisiert wurde, bedeutet eben, also das, genau, hinter dem Wort steht, dass es eben diese Maßnahmen, diese frauenpolitischen Maßnahmen wirklich bloß Frauen adressierte. Und also, was ich vorhin schon sagte, diese Verkürzung der Arbeitszeit galt halt wirklich bloß für die Mütter von zwei Kindern und nicht für die Väter. Und der Haushaltstag, der monatliche, den durften eben wirklich bloß Frauen nehmen und nicht Männer. Und das ist das, was später als Multipolitik kritisiert wurde, weil nämlich so die Kritik die Zuständigkeiten ja dann doch wieder sozusagen an die Frau delegiert wurde, einfach aufgrund dieser Politik. Genau, und diese konservativen Einstellungen, gerade der Männer, spielt hier eine riesengroße Rolle, weil es sich hier schon ziemlich strukturell um eine Verweigerung der Männer handelte. Dass also sozusagen die Frauen jetzt voll berufstätig waren, ohne dass aber sich sozusagen in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung sehr viel geändert hatte. Weil es kamen dann eben auch solche Argumente auf wie, naja, du kannst ja jetzt verkürzt arbeiten, was eben bedeutet 40 Stunden, dann hast du ja jetzt auch wieder mehr Zeit für den Haushalt. Und also so wurde zum Beispiel eben auch häufig in so Leserbriefen in der für dich argumentiert, wo dann natürlich dagegen argumentiert wurde, aber da erkennt man so den Zahn der Zeit. Aber, und das ist eben auch so ein Ausdruck von so einem Emanzipationsprozess, ist das unter anderem, dass der Grund, also die Verweigerung der Männer, dass es zu der welthöchsten Scheidungsrate in der DDR kam, weil sich die Frauen das einfach nicht mehr haben binden lassen und gedacht haben, naja gut, wenn der nicht mitmacht, dann kann ich genauso gut auch alleine das für mich durchziehen. Und auch in dieser Gesellschaft war es eben so, dass die Zuständigkeiten für die Kindererziehung dann trotzdem bei den Frauen blieb. Und es waren immerhin 30% der Frauen in der DDR alleinerziehend. Also das ist ein Riesenanteil. Diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung war eben auch schon von Anfang an, wurde das den Kindern auch schon oktroyiert. Und so konnte man dann wirklich einen signifikanten Unterschied feststellen zwischen dem Anteil der Hausarbeit, die dann eben von den Kindern geleistet wurden, und zwischen den Mädchen und den Jungs. Mädchen haben 6,5 Stunden mehr in der Woche Hausarbeit, waren an der Hausarbeit beteiligt. Weil irgendwer musste ja sozusagen die kompensieren, dass die Mütter nicht mehr so viel Zeit für die Hausarbeit haben. Und das waren die Kinder und das waren dann aber eben insbesondere die Mädchen. Mitte der 70er Jahre, als dann so die volle Berufstätigkeit für die Frauen weitestgehend durchgesetzt war, kam es zu einem signifikanten Leistungsabfall in der Schule beim Mädchen. Weil die haben jetzt zu Hause sozusagen kompensiert, dass die Mutter nicht mehr so viel Zeit für die Hausarbeit hatte. Also es wurde wieder delegiert, ne? Und zwar weiter an eben andere Frauen und Mädchen. Und hier sieht man, dass halt wirklich so die ideologische Vorstellung des Staates und die Einstellung in der Bevölkerung weit auseinanderklaffte. Und das hat der Staat meines Erachtens unterschätzt und hat nicht entsprechend darauf gewirkt, weil er dachte, ja, wir schaffen hier die Voraussetzungen und das Grundgerüst und unsere Menschen werden nach sozialistischem Ideal erzogen und dann wird sich das dann schon in der nächsten Generation oder so geben. Aber hier an den Mädchen, was ich jetzt gerade erzählt habe, von den Mädchen sieht man ja, dass es sich eben, dass es sich genauso diese patriarchale Struktur fortentwickelt, auch in der nächsten Generation. Und diese doch traditionellen Zuständigkeiten, die sich so robust in der Gesellschaft hielten, unter anderem, die führten eben auch zu Diskriminierungen in der Arbeitswelt. So waren dann eben war der Fokus darauf oder rühmte man sich damit, dass viele Frauen in technischen Berufen waren, in Ingenieursberufen waren. Aber tatsächlich waren dann eben doch 75% der Frauen in schlecht bezahlten Frauenberufen und verdienten bis, also durchschnittlich sozusagen verdienten bis zu einem Drittel weniger als die Männer. Also das ist ein krasserer Unterschied im, ja, im Lohn, als es heute der Fall ist. Die Frauen erreichten meistens eben wirklich bloß die unteren und die mittleren Berufshierarchien. Hier spielte die potenzielle Mutterschaft auch immer eine Rolle, ne? Oder eben die reale Mutterschaft. Man ging halt davon aus, mit einer Frau, Anfang 20, die wird auf jeden Fall bald schwanger. So, das war ja auch so ein bisschen die sozialistische Erwartung, dass Frauen Kinder bekommen, möglichst 2 bis 3. Also so wurde es auch wirklich ganz konkret in der für dich zum Beispiel gesagt. Hat man keine Kinder, galt man so als egoistische Karrierefrau, entschied man sich aber eben wegen der starken Belastung dafür, irgendwie Hausfrau zu werden, war das ganz schön bourgeois. Also man musste sich in der Mitte irgendwo einfinden. Oft oder was eben so ein bisschen eine Voraussetzung war für eine Karriere, war eben auch wirklich eine politische Partizipation. Ne? Das bedingte sich so ein bisschen gegenseitig, um eben auch beruflich Karriere machen zu können. Und das hätte aber eben wieder eine Aufstockung der sowieso schon ziemlich belasteten Frauen bedeutet, ne, sich dann auch noch politisch zu engagieren. Und schon deswegen, und hier sieht man diesen Effekt dieser Mehrfachbelastung, konnten sie es häufig nicht leisten, sich dann eben auch noch im Wohngebiet und politisch irgendwie zu engagieren und wurden dann deswegen auch bei Beförderungen oder so unter anderem deswegen nicht berücksichtigt. Und ja, was das eben auch zeigt, also natürlich nicht nur dieses Engagement, sondern auch diese potenzielle oder reale Mutterschaft, wo auch wieder klar war, okay, alle gehen davon aus, dass sie hauptsächlich zuständig ist für die Kinder. Ne? Und deswegen befördere ich sie gar nicht erst. Ich habe ein Zitat gelesen in der Für dich von einem Unternehmer sozusagen, Brigadeleiter, der gesagt hat, ich stelle lieber einen mittelmäßigen Mann ein als eine sehr gute Frau. Weil doch sozusagen diese Zuständigkeiten noch derart in der Bevölkerung, in dem Denken verankert waren. Das führte letztendlich, ach so, und in der Politik war es ja eben ein ähnliches Bild, ne? Dass es je höher man da diese politischen Ebenen kam, immer weniger Frauen gab. Sie gab es als Bürgermeister, wieder bewusst ungegendert, und aber in der höchsten Riege, im Ministerrat, gab es ab den 70er Jahren nur noch eine einzige Frau, und das war eben Margot Honecker. Und so kam es eben auch hier, trotz dieser ganzen staatlichen Bemühungen, die man ja und Maßnahmen, die versucht wurden zu ergreifen, eben dazu, dass in der Politik und in der Arbeitswelt doch wieder die Männer dominierten. Und da kommt Katrin Sell, von der ich dann später auch noch ein bisschen zitiere und das erläutere, eben, wie ich finde, die sehr überzeugende Erkenntnis, Zitat, es zeigt sich, dass die tatsächliche Entfaltung der Frau nicht allein durch ihre finanzielle Selbstständigkeit vollzogen wird, sondern durch ein anderes Verhältnis von Frau und Mann in privater Partnerschaft und gesellschaftlichem Umgang. Und das war eben genau der Punkt. Natürlich ist eine finanzielle Selbstständigkeit fundamental, um irgendwie sich zu emanzipieren, aber damit ist es eben nicht getan. Und das ist das, was in der DDR eben so ein bisschen nicht beachtet wurde. So, und es klang jetzt schon oft an, dass es offenbar wirklich ein sehr konkretes Bild gab, wie die sozialistische Frau zu sein hatte. Sie sollte eben gut qualifiziert sein und sich dann natürlich auch permanent weiterbilden. Sie sollte vollberufstätig sein und sozusagen ihre gesellschaftlichen Pflichten erfüllen. Andererseits gehört da auch zu ihrer gesellschaftlichen Pflicht, Kinder zu bekommen und die eben nach sozialistischem Vorbild zu erziehen. Und darüber hinaus sollte sie sich auch noch gesellschaftspolitisch engagieren. Und hier sieht man schon, dass es da, also es hört sich schon so an, als wäre das irgendwie an einem Tag nicht zu schaffen, das alles zu erfüllen, sozusagen, diese Vorstellungen. Das ist eben das eine Problem, dass so viel in die Frau sozusagen oder so viel von ihr verlangt wurde. Das andere Problem ist, dass es aber eben auf der anderen Seite kein Konzept für die Männer gab, wie denn jetzt der neue sozialistische Mann zu sein hatte. Weil man dachte, ja, das fügt sich schon irgendwie ein und er soll sich ja beteiligen und das sagen wir ja auch immer. Und der wird schon irgendwie mit umerzogen. Aber es fehlte sozusagen zu diesem Idealbild Frau, sozialistische Frau, das Bild vom sozialistischen Mann. Und daran schließt sich natürlich an, was ich auch schon sagte, dass es eben, dass versucht wurde, die Frauen in die Berufstätigkeit zu bringen, aber es eben auf der anderen Seite wieder das Konzept, irgendein Konzept fehlte, wie denn jetzt die Hausarbeit und die Reproduktionsarbeit und Erziehung der Kinder zu bewerkstelligen sei. Und für diese, ja, das ist gut. Gut. Und für dieses Problem der Mehrfachbelastung, unter denen viele Frauen litten, gab es bis zum Schluss keine Lösung, auch wenn der Staat sich immer mal wieder irgendwie durch bestimmte Maßnahmen bemüht hat, da irgendwie voranzukommen, zum Beispiel eben mit der Reduzierung der Arbeitszeit auf 40 Stunden. Und dafür gab es eben keine Lösung. So, und wir haben jetzt schon gehört, es gab offenbar konkrete Vorstellungen, wie die sozialistische Frau zu sein hatte. Und das ist jetzt hier auch noch ein nächster Aspekt sozusagen der strukturellen Diskriminierung von Frauen in der DDR. Ist ein sehr spannender Ansatz von Katrin Sell, die das Frauenbild im DEFA-Film in ihrer Dissertation untersucht hat. Und die sagt halt eben auch oder nimmt diese These auf, dass es offenbar so einen sozialistischen Idealtyp Frau gibt, der sich auch eben im DEFA-Film zeigt. Und die Frau bot sich deswegen so an und war eben so im Fokus, weil sie, also im Anbetracht der deutschen Geschichte, als unschuldig galt. Sie war ein leeres Blatt, eine Hülle, die man sozusagen füllen konnte, weil sie wurde nicht als Täterin gesehen, sondern die Täter und die bisher Geschichte machten und so grausam waren, das waren die Männer. Und die standen sozusagen für das alte System. Und die Frauen waren das Neue, das für die man jetzt sozusagen diesen Staat errichtete. Das ist ein sehr spannender Ansatz, den sie da hat. Also zu sehen, dass es halt die Frauen sind, die für die Zukunft stehen und eben nicht die Männer, die es irgendwie in der Geschichte vorher derart irgendwie Gewaltherrschaften immer wieder aufbauten. Und deswegen setzte man diese Hoffnung auf die Frauen und deswegen auch dieser Fokus auf die Frauen, auf dieses Idealbild der Frau. So konnte sie natürlich, wenn sie so als unschuldige, irgendwie geschichtslose, leere Hülle gesehen wurde, super gefüllt werden mit den sozialistischen weltanschaulichen Einstellungen. Und so kommt eben auch Katrin Sell zu der Erkenntnis, Zitat, dass es hier sich um ein Weiblichkeitsbild handelt, die wirkliche Frau nicht meint, sondern sie zum Prinzip erhebt. Sie ist sozusagen die Hoffnung, die Zukunft. Und so ist es eben auch zu erklären, warum so viel sozusagen von ihr erwartet wurde und in sie reinprojiziert wurde. Wie ich schon sagte, also wurden so 2 bis 3 Kinder erwartet, eine volle Berufstätigkeit und ein gesellschaftliches Engagement. Auf der anderen Seite, warum eben dieser Fokus so auf der Frau lag, das macht jetzt die Literaturwissenschaftlerin Chialoni stark. Die sagt, ja, die Frau bietet sich aber eben auch aufgrund ihrer Sozialisation dafür an, sozusagen gehorsam zu sein und sozusagen die neuen Ideale des jungen Staates aufzunehmen. Sie sagt, Zitat, der von jeher gut trainierte Gehorsam der Frau bot der Partei ein gutes Fundament, ihr eigenes Modell darauf zu errichten. Das sind so diese Aspekte, warum unter anderem die Frau jetzt im Fokus stand. So, zusammenfassend bietet sich nun, wie es häufig so ist, sehr ambivalentes Bild, was eben die Errungenschaften oder die Emanzipationsprozesse der Frauen der DDR angeht. Nicht zu unterschätzen sind eben die frauenpolitischen Errungenschaften, die ich anfangs erwähnte. Und es ist auch nicht gänzlich dahingehend aufzulösen, wie das oft eben argumentiert wurde, ja, die Frauen wurden in die Berufstätigkeit gebracht, weil es einfach nach dem Zweiten Weltkrieg an Arbeitskräften fehlte. Das ist ein Aspekt, klar, aber man darf eben diesen utopischen Gedanken, den der Staat da hatte, nicht unterschätzen. Ja. Die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Anfang der 80er gab es einen krassen Geburtenknick, weil eben die Frauen derart überlastet waren und einfach nicht mehr wussten, wie sie im Dreischichtsystem noch irgendwie ihre 3 Kinder versorgen und erziehen sollten. Unter anderem deswegen, also es vermutet man, gab es zu einem krassen Geburtenknick. Was aber nie zur Debatte stand, war eben dieser Schwangerschaftsabbruch. Also daran wurde einfach nicht gerüttelt. Und das ist so, nur so zu erklären, dass es halt wirklich einfach dieser utopische Gedanke war, der hier noch in den 80ern eben eine Wirkung hatte. Also man darf es eben nicht nur so sehen, dass das irgendwie alles Mittel zum Zweck war. So, ne? Also das spielt sicher eine Rolle, aber dieser utopische Gedanke war da. Genau, und diese ganzen Bemühungen natürlich machten was mit den Frauen. Ne? Das wirkte sich auf das Selbstbewusstsein der Frauen aus, was man dann eben besonders dann wirklich nach der Wende merkte, wie Frauen halt irgendwie sich darstellten im Vergleich zu den Frauen im Westen, die halt da noch häufig Hausfrauen waren oder halbtags beschäftigt waren, weil es ja eben auch keine flächendeckende Kinderbetreuung gab und so weiter. Natürlich macht das was mit in der weiblichen Persönlichkeitsentwicklung. So, dagegen steht eben das, was ich schon beschrieben habe, eben, dass die Frauenfrage zum Nebenwiderspruch marginalisiert wurde mit all den Folgen, die ich schon beschrieben habe. Was eben auch sozusagen den Emanzipationsprozess bremste, war das von mir eben beschrieben, diese Instrumentalisierung durch den Staat, sowohl sozusagen als sozialistisches Ideal, als auch als vermeintlich geschichtslose, leere Hülle, die man mit den sozialistischen Weltanschauungen füllen konnte, mit all den Konsequenzen, die ich beschrieben habe. Ja, gut. Was den Prozess, den Emanzipationsprozess eben auch stoppte, war diese auch schon von mir beschriebene und später als Mutti-Politik kritisierte Frauenpolitik, die eben nur die Frauen und die Mütter adressierten und eben auch das vom Staat unterschätzte konservative Denken in der Bevölkerung und die Verweigerung der Männer, von der ich sprach. Das waren sozusagen so diese Aspekte, jetzt erscheinen hier irgendwie nicht mehr alle, die zusammenfassend, auf die ich jetzt gerade eingegangen bin und wo ich denke, dass das sozusagen diese Ambivalenz ausmacht des Emanzipationsprozesses der Frauen in der DDR. Nach der Wende, habe ich ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, kam es dann gerade von den Ostfrauen und von kritischen Frauen, die eben irgendwie sich in der DDR noch nicht so richtig organisieren konnten, weil ja eben auch wirklich so autonome Bewegungen und auch Frauenbewegungen stark reglementiert wurden, kam es dann jetzt hier eben auch zur Kritik, retrospektiv sozusagen an der Frauenpolitik. Und zum einen wurde jetzt eben genau das, was ich jetzt schon sagte, dieser Begriff der Mutti-Politik geschaffen, um eben diese Frauenpolitik zu kritisieren. Sie kritisierten eben auch, dass allein die Frauen in die Berufstätigkeit zu bringen und damit die Frauen genauso viel verdienen wie die Männer und genauso viel arbeiten wie die Männer, haben sie dann darin gesehen, dass es eigentlich nur eine Angleichung der Frauen an die Männer sein sollte und nicht irgendwie ein neuer sozialistischer Typus entstand. Und jetzt wurden dann auch mehr wieder die, wurde eben jetzt erst darüber gesprochen, dass es natürlich auch in der DDR, in den Familien Gewalt gegen Frauen gab, was vorher halt völlig tabuisiert wurde oder gesagt wurde, nein, in unserem sozialistischen Staat mit den sozialistisch erzogenen Menschen passiert sowas nicht. Das kam eben jetzt erst auf. Die Zaunreiterin ist da zum Beispiel, die ist eine Zeitschrift, die in Leipzig gleich, also 1989 sofort irgendwie so entstanden ist. Es gab da so 14 Ausgaben von der. Und da wurde unter anderem zum Beispiel diese Kritik postuliert. Also es schossen dann wirklich so Frauenprojekte, Verlage, Frauenverlage aus dem Boden, die sich ganz schnell organisierten. Die Fraueninitiativen wurden gegründet überall. Also man merkte da sofort, es war so ein unheimliches Bedürfnis dann nach, sich jetzt zu organisieren und eben auch endlich die Kritik laut vortragen zu können. Aber auch den Frauen war klar, dass sehr viele frauenpolitischen Errungenschaften der DDR auf dem Spiel standen nach der Wende. Und so forderten sie ein, eben das Recht auf Arbeit, das es in der DDR gab, die Beibehaltung des legalen Schwangerschaftsabbruches, die flächendeckende Kinderbetreuung, so wie es in der DDR zumindest angestrebt wurde. Und sie wollten jetzt eben auch endlich stärker sich da politisch eben beteiligt werden und bei den Entscheidungen beteiligt werden. Das sind alles Forderungen, mit denen sie mehr oder weniger gescheitert sind. Also es gab eine überdimensional große Arbeitslosigkeit unter den Frauen. Der Schwangerschaftsabbruch wurde wieder unter Strafe gestellt, so wie es in der BRD die ganze Zeit war. Kinderbetreuungseinrichtungen wurden massiv zusammengekürzt, gerade so im ländlichen Raum, aber auch eigentlich in der Stadt, wurden ganz viele Kindergärten geschlossen. Naja, und von politischer Partizipation und Entscheidungsmöglichkeiten konnte jetzt auch keine Rede sein. So, dann wäre ich soweit am Ende, möchte noch darauf hinweisen, dass wir auf unserer Homepage sozusagen unsere Erkenntnisse konkret zur Frauenpolitik und deren Bewertung durch die Frauenzeitschriften in der DDR wir dort sozusagen unsere Erkenntnisse in Texten zusammengetragen haben. Das findet ihr zum Beispiel auf unserer Homepage. in gekürzter Form, dafür aber mit vielen Originaldokumenten begleitet, findet ihr auch vieles zu dem Thema und eben auch unter anderem die Texte auf dem digitalen Deutschen Frauenarchiv. Das ist ein Portal, das sich jetzt seit 2014 entwickelt hat, für das wir eben auch arbeiten, vornehmlich. Und hier werden eben zu ganz vielen frauenrelevanten und feministischen Themen Dokumente gesammelt und dort veröffentlicht und immer begleitet dann eben bis und kommentiert von kurzen Texten. Ist vielleicht so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie Wikipedia für frauenrelevante Themen, aber eben mit Originaldokumenten, wo man sich dann eben durchklicken kann und sich so ein bisschen sein eigenes Bild machen kann. Ja, darauf wollte ich noch hinweisen und dann bin ich soweit fertig und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch einiges Zeit für Diskussionen, für Fragen, Kommentare und würde hier mit dem Mikro rumgehen. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Sind so zwei Fragen, die mir das ein bisschen umgetrieben haben. Das erste, wie kann man das erklären, dass es irgendwie, also du hast es irgendwie so beschrieben, es gab diesen utopischen Gedanken des Staates und es wurde ein bisschen unterschätzt, wie viel Energie man hätte reinstecken müssen, um eben so Familienarrangements umzugestalten und eben die Interaktionen jetzt im Privaten, in den Familien auch wirklich zu verändern. Wie kann man das erklären, dass das einfach so wenig mitgedacht wurde? Also würdest du sagen, das war einfach der Stand, auf dem die sozialistische Debatte über Geschlechterverhältnisse war zu dem Zeitpunkt? Oder könnte man vielleicht auch sagen, das war Politik, die wurde eben vornehmlich von Männern gemacht und die wollten vielleicht auch ihre Privilegien nicht abgeben und so weiter? Genau das. Und dann hast du ja beschrieben, dass es eben nach der Wende so losging mit so einer Frauenbewegung und Organisierung. Und wie sah das vorher aus? Also gab es da Versuche, die einfach dann sehr schnell unterbunden wurden oder ist es gar nicht so weit gekommen? Das würde mich noch interessieren. Ja. Die erste Frage. Das hat viele Aspekte. Natürlich, ne, das, was jetzt auch schon mitschwang bei dir, diese Politik wurde von Männern gemacht und Frauen wurden nicht gefragt oder waren eben nicht beteiligt und dann muss, glaube ich, meines Erachtens sowas zwangsläufig scheitern, weil einfach eine bestimmte Perspektive fehlt. So, ne? Und da sieht man eben auch, dass der Staat selbst ja nicht gewillt war, sozusagen von diesen patriarchalen Strukturen abzurücken und irgendwie Frauen mehr in den Fokus zu nehmen. Und ich glaube, er war halt irgendwie immer davon überzeugt, ja, es ist am Ende irrelevant, wer diese Gesetze macht und erschafft und wir tun doch alles für die Frauen und hören ihnen zu oder wie auch immer und versuchen ihnen diesen Weg zu erleichtern. So, ne? Aber das ist einfach, war einfach nicht im Bewusstsein, dass es ohne Frauen eben kein Staat zu machen ist, wie Ina Merkel das nach der Wende formuliert hat. Ne? Genau. Das war das eine. Das andere ist, es war halt ein Experiment. Ne? Also man hatte keine Erfahrung oder auf irgendwas, was man sich beziehen kann. Man hat halt versucht, diesen sozialistischen Staat zu gründen, eben auch mit dem Ziel, ein Staat für Frauen zu sein. Und dachte sich, ja, wenn wir das vorgeben und in entsprechende Erziehung fördern und pädagogisch einwirken, dann wird sich das mit der Gleichstellung irgendwann automatisch herstellen. So, ne? Das war aus heutiger Sicht, also klar, naiv und eben nicht sonderlich reflektiert, aber wir haben heute auch noch schon ein bisschen mehr Erkenntnisse als die damals, aber das soll das nicht entschuldigen, dass es natürlich einfach durch und durch eine patriarchale Struktur war, schon allein irgendwie sowas, so eine Emanzipation von oben zu bewirken zu wollen, ne? Was halt schon die Autorität zeigt, die ja irgendwie eine Frauenemanzipation völlig widerspricht, ne? Dass man irgendwie versucht, das autoritär irgendwie herzustellen. Das sind so die Aspekte, wo ich sagen würde, daran ist es gescheitert. Ignoranz, Naivität und die eigenen, von den eigenen patriarchalen Strukturen nicht abrücken zu wollen. Die Frage nach der Wende, ja, die kommt immer wieder, also nach der Frauenbewegung in der DDR. Da bin ich jetzt nicht voll, also da weiß ich einfach sehr wenig drüber. Ich verweise da immer gerne an die Dissertation von Jessica Bock, die jetzt veröffentlicht wurde, die sich eben jahrelang damit beschäftigt hat, die Frauenbewegung innerhalb der DDR sozusagen zu dokumentieren mit sehr vielen Interviews. Was ich dazu sagen kann, ist, dass es natürlich Versuche gab und auch Frauenverbünde gab, besonders in Berlin oder so, ne? Und auch lesbische Zusammenhänge gab häufig unter dem Dach der Kirche, ne? Also das war meistens so der einzige Weg. Trotzdem waren die, also ich weiß es eben aus Leipzig von einer Lesbengruppe mit Stasi-Leuten durchsetzt. So. Also das wurde ganz scharf beäugt, was da sozusagen an autonomer Organisation gab. Es gab den asozialen Paragraphen in der DDR, der für arbeitsunwillige Menschen bestimmt war, die dann umerzogen werden sollten. Darunter fielen dann auch gerne mal Homosexuelle. Also diese Restriktionen zum Beispiel hatte man zu befürchten auch, ne? Dann halt als öffentliche Störung dazustehen und dann eben in Umerziehungsheime zu kommen, ne? Also die ganze auch linke Jugendbewegung, Punk-Szene, die es eben in Ansätzen gab in der DDR, wurde versucht eben sehr autoritär dagegen vorzugehen durch eben so Umerziehungsinstitutionen, wie es die in Torgau zum Beispiel gab, ne? Genau. So viel dazu, aber ansonsten, es gab natürlich diese autonome Frauenbewegung, aber da verweise ich an Jessica Bock. Ja, du hast vorhin den Begriff der Emanzipation von oben benutzt, mhm. Also jetzt zweimal schon am Anfang deines Vortrags und jetzt auch als Antwort auf die Frage. Mhm. Und ich frage mich so ein bisschen, also wenn sich diese Kritik dieses Begriffs, also mit dem Begriff geht ja eine Kritik einher, so verstehe ich dich. Wenn die sich jetzt auf die Zeit so ab der 70er und 80er Jahre verstehe, glaube ich, müsste ich meine Frage nicht stellen. Aber ich glaube, das beginnt ja schon eigentlich 1949. Die DDR wurde ja 1949 gegründet. 1949, ja. Und ich frage mich so ein bisschen einfach, wie hätte das denn anders laufen sollen? Also wer hätte es denn machen sollen? Also so Emanzipation von oben, ich finde, das klingt sehr ähnlich auch wie der Begriff des verordneten Antifaschismus. Also ich weiß nicht, ich für meinen Teil zum Beispiel bin sehr froh, dass es in der DDR einen verordneten Antifaschismus gab und auch eine Emanzipation von oben, zumindest am Anfang, weil wir reden immer noch von einer Gesellschaft, die Millionen von Altnazis beherbergt hat, die also ein unglaublich reaktionäres Potenzial hatte. Mhm. Und wenn wir uns das parallel anschauen, in der BRD, da gab es keine Emanzipation von oben und da gab es auch keinen verordneten Antifaschismus zum Beispiel, da gab es das höchstens von unten und dann auch nur in Versuchen. Und naja, die sind jetzt auch nicht besonders gut gelaufen. Daher meine Frage, wie hätte denn methodisch so eine Emanzipation von unten, also ich vermute mal, das wäre jetzt das Gegenmodell in dieser frühen Aufbauzeit überhaupt aussehen sollen? Dafür gab es in der BRD keine Emanzipation von oben, aber es konnten sich autonome Frauenbewegungen gründen, die dann eben in den 80er Jahren schon mal erreichten, verschiedene frauenrelevante Institutionen aufzubauen, wie Frauenhäuser, wie Frauencafés, Lesbentreffen. Ja. Das finde ich schon mal einen Weg. Ja. Also ist ja nun nicht so, dass da nichts passierte, sondern da ging das eben los. Natürlich mit ganz vielen Restriktionen und irgendwie finanziell nicht gefördert und total prekär. So, ne? Aber so könnte eben eine Bewegung von unten natürlich aussehen. Und die haben es ja zumindest erreicht, dass es dann in den 90er Jahren zu so einer Institutionalisierung kam, ne, was von Frauenhäusern und so, ne, dass da einfach immer mehr entstanden und dann eben auch, wenn das gewollt war, das war ja auch eine Riesendebatte, auch ein Stück weit staatlich finanziert war. Ne? Also das wäre sozusagen das, was in der BRD passiert ist. Jetzt auch nicht alles völlig erfolgreich und rosig, aber ist ein anderer Weg. Warte. Ja, die antifaschistische Erziehung hat man, glaube ich, nach der Wende sehr gut gesehen, wie weit es damit her war. Rostock, Lichtenhagen und so weiter. Also man sieht, dass da sehr viel unterdrückt war, dass da was vorgegeben wurde, aber das hatte überhaupt nichts damit zu tun. Also ich glaube eher, dass die autoritären Strukturen, die es eben in der DDR gab, das vorgegeben wurde, sozusagen wie man ein Stück weit vorgegeben wurde, wie man zu leben hatte und wie man zu denken hatte, dass das eher, also so ist meine These, diese rassistische, wahnsinnig rassistische Gewalt, die sich auf einmal Bahn brach, da vielleicht eher eine Ursache zu suchen ist, unter anderem. Ne? Gerade in diesen autoritären Strukturen, die man so das ganze Leben, also mit denen man sozialisiert wurde. Also ich sehe da nicht viel von erfolgreicher antifaschistischer Erziehung. Es wurde gedeckelt. Also die ganzen Vertragsarbeiterinnen wurden komplett isoliert von der Gesellschaft. Frauen wurden in ihre Länder zurückgeschickt, wenn sie schwanger wurden. Sie traten im Gesellschaftsbild nicht auf. Man hätte sich ja auch widersetzen können. Man hätte ja die auch irgendwie in das schwangere Frauen in das Sozialsystem irgendwie integrieren können. Und das passierte nicht. Und das war in der Verantwortung der DDR, schwangere Frauen zurückzuschicken, weil man sie jetzt nicht mehr gebrauchen kann. So viel zur antifaschistischen Bemühungen in der DDR. Also ich glaube tatsächlich, dass es damit nicht weit her war. Dass es halt irgendwie ideologisch natürlich propagiert wurde und sicher auch konsequenter Altnazis irgendwie da versucht wurde, aus den Anstellungen irgendwie rauszukriegen als in der BRD. Aber das war es dann eben auch weitestgehend. Ich bedanke mich erstmal dafür, dass Sie sich gewagt haben, hier diesen Vortrag zu halten, weil es doch ein sehr umfassendes Problem war, was Sie betrachtet haben. Ich hätte erstmal eine ganz einfache Frage für mein Verständnis. Sie haben gesagt, Mitte der 70er Jahre war die Emanzipation in der DDR beendet. Da würde mich stark interessieren, wo Sie da Ihre Quelle haben. Ich möchte noch mehr sagen, einfach, dass Sie dann zusammenfassen. Dass es viele Probleme gab, dem stimme ich natürlich zu. Und dass es in den Familien oft so ist, dass beide Partner sich nicht zusammenfinden, was die Gleichstellung in der Familie anbelangt. Das ist ja wohl auch heute noch so, auch bei den Maßnahmen, die heute getroffen wurden. Also ein Elternzeitjahr für den Mann, ich habe das jetzt gerade wieder erlebt, wenn der das hat, lebt er wesentlich besser zu Hause als die Frau, wenn sie das Jahr zu Hause bleibt. Ich habe nur ein Beispiel dafür. Ja, das verstehe ich gerade. Ja. Ja, mit der Belastung zum Beispiel. Die Frau kommt dann doch nach Hause und macht doch noch Haushalt. Also weil der Mann sich dann jetzt auch verweigert, auch wenn er ja, Elternzeit natürlich. Hat. Denn die Traditionen, ja. Die kann man halt nicht so schnell mit irgendeiner Restriktion verändern. Da stimme ich Ihnen voll zu. Eine Frauenbewegung in der DDR, so im Sinne wie in der BRD, gab es natürlich nicht. Aber es gab den Demokratischen Frauenbund der DDR, in dem, ich glaube, ich kann das jetzt nicht aus dem Kopf sagen, so ad hoc, aber sehr viele Frauen organisiert waren. Und man muss ja verstehen, dass im Arbeitsleben die Brigaden, ja, wie das Zuhause der Arbeitenden waren und auch der Frauen. Und viele Frauen beklagten nach der Wende, dass das eben alles weggefallen ja. war. Genau. Man hat sich über Kindererziehung unterhalten, etc. pp. Und da brauchte man wirklich jetzt mal explizit für die Masse, die ja arbeitete, wie Sie gesagt haben, die hatten also eine Gelegenheit mitzusprechen. Und ein Brigadeleiter war kein Unternehmer, das war einfach, was wir ja. heutzutage als vielleicht Teamleiter oder Vorarbeiter oder wie das alles heißt. Genannt wurde. Es gab Frauenkongresse, die sehr inspirierend waren, jedenfalls für mich. Mhm. Und dann will ich noch mal was zu dem Ideal sagen. Ja, es war ein Ideal, dieses Frauenbild. Aber es gab auch Realisierung. Also ich kann das voll von mir sagen, auch wenn ich jetzt hier nur ein Einzelbeispiel bin. Also ich bin gut qualifiziert und wäre es nicht, wenn es die DDR nicht gegeben hätte, ja. Meine Eltern waren bitterarm, wir kommen aus Lumpenproletariat. Mhm. Zweitens, ich war voll berufstätig, hatte zwei Kinder und würde das auch heute immer wieder sein wollen und habe auch versucht, das Beste für meine Kinder zu geben, mhm. gemeinsam in der Familie mit den Kollegen. Und das haben ganz viele Frauen so gemacht. Und gesellschaftlich engagiert war ich auch. Mhm. Stellen Sie sich das vor, man konnte sich nämlich überall gesellschaftlich engagieren. Im Wohngebiet, im Arbeitsteam, im Studentenkollektiv etc. pp. Mir erschien es so, als haben Sie den Weg, den die westdeutschen Frauen gegangen sind, als den besseren gesehen. Also wenn Sie sich mit diesen Frauen mit unterhalten, dann sind die, ja bis 67 musste der Mann noch das schriftliche Einverständnis geben, dass sie überhaupt arbeiten durften. Mhm. Und man müsste mal sehen, wie das statistisch alles zu werten ist, wie viele Gruppen oder ob es sich nur um, also wie viele Gruppen es da gab, wer da was getan hat und ob die Mehrzahl der Frauen erreicht worden ist. Also ich habe ganz viele Fragen und würde auch gerne weiter darüber diskutieren. Das waren wenig Fragen und mehr. Gegenposition oder klang so, weil ich habe das ja alles gesagt, ne? Ich habe es erwähnt, dass es politisches Engagement gab, dass natürlich es viele Frauen irgendwie bewerkstelligt haben, dem irgendwie zu entsprechen und natürlich auch irgendwie in der Gesellschaft viel stärker integriert waren, gut ausgebildet waren, in technischen Berufen, in Ingenieursberufen, das sind alles Dinge, die ich gesagt habe, die natürlich für den Erfolg von Frauenemanzipation in der DDR sprechen. Ich habe mich nie über die Frauenpolitik in der BRD geäußert. Also es ist mitnichten so, dass ich irgendwie sage, nur weil ich jetzt hier Defizite aufgezählt habe, dass ich das irgendwie, was auf der anderen Seite der Mauer passiert, automatisch besser finde oder so. Ne? Also hier war zum Beispiel der Schwangerschaftsabbruch immer unter Strafe gestellt, aber darüber müssen wir uns ja jetzt, also das war jetzt erstmal nicht meine Fragestellung und das ist ja auch völlig selbstverständlich, dass die DDR in vielen Dingen da sehr viel progressiver war. Und genau, die Errungenschaften habe ich ja alle aufgezählt, die da eine Rolle spielten. Und ja, also ja, ab Mitte der 70er Jahre wurde die vollendete Emanzipation postuliert von Inge Lang. Ich habe gerade versucht herauszufinden, wie ihre Position war, irgendwas im Zentralkomitee, ich weiß es nicht. Bitte? Ja, ich habe es auch gerade versucht, aber bin noch nicht so weit. Danke. Ja, genau. Also die hat das mehrfach postuliert, auch zum Beispiel in der Für dich. Das als einfach als Quelle, Inge Lang. Was war noch? Der DFD. Klar, gab es irgendwie den Demokratischen Frauenbund Deutschlands, wie er hieß. Der hat sich auch über die Wende gerettet und heißt jetzt nur noch Demokratischer Frauenbund und hat noch so einzelne versprenkelte Ortsgruppen. Genau. Ja, das war ein Massenorgan, da waren viele Frauen organisiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sicher auch viele Sachen inspirierend waren, aber es war natürlich eine staatliche Struktur, ne? Wo eben auch viel Propaganda natürlich getrieben wurde. Ja? Und wo jetzt Kritik an der Frauenpolitik nicht so viel Platz hatte. Das spricht überhaupt nicht dagegen, dass es da wahrscheinlich tolle Konferenzen und Treffen gab, die inspirierend waren, wo Frauen sich irgendwie solidarisierten und und Unterstützungssysteme im Wohngebiet aufbauten und so. Die gab es ja dann auch wirklich sehr, also kleine sozusagen Zusammenschlüsse oder Verbände, kleine Verbände innerhalb von Städten und Wohngebieten und so gab es halt vom DFD. Da wurden dann eben auch zum Beispiel Mütterberatungen angeboten über den DFD und sowas wurde zum Beispiel darüber auch organisiert. Alles wichtige Strukturen, nichtsdestotrotz war es dieser Frauenorganisation nicht möglich, Kritik zu üben und natürlich wurde darüber auch viel Propaganda betrieben. So, also ich kann es einfach nur in dieser Ambivalenz stehen lassen, wie ich es schon referiert habe. So, also es ist nichts, wo ich jetzt sage, was Sie gesagt haben, das stimmt nicht oder ist das habe ich eben auch alles erwähnt, aber es gibt eben auch diese Gegenteilige, also diese Gegenseite. Ne? Und klar, mit einer gewissen Anpassung und wenn man irgendwie reingehörte, ging es sicher auch für viele Frauen mehr oder weniger. Aber wenn man eben irgendwie lesbisch war, wenn man Vertragsarbeiterin war, dann sahen halt diese Unterstützungssysteme und die Sozialpolitik schon ganz anders aus. Also da muss man vielleicht auch so ein bisschen die eigenen Privilegien sehen oder wenn man eben reinpasste, gab es dann halt einfach ein ganz anderes Unterstützungssystem, als wenn man eben nicht reinpasste. Und über allem schwebt eben natürlich noch, dass wir können nicht kritisieren, was passiert, wir können uns nicht selbst organisieren, wir können keine eigenen Projekte organisieren, wie Frauenhäuser brauchte man ja nicht in der DDR, weil Gewalt gegen Frauen gab es ja nicht. Also das ist eben die Kehrseite zu den ganzen Errungenschaften, die ich genannt habe. Kurze Frage, wie war denn, du hast die Gesetzgebung erwähnt, die recht fortschrittlich war an vielen Stellen, wie war das mit Vergewaltigung in der Ehe? Deine Frage war jetzt, ob die Gesetzgebung das mit der Vergewaltigung in der Ehe schon fällt? Meines Wissens nicht. Nee, bin ich mir ziemlich sicher, aber guck's nochmal nach. Ja, ich hab mich gefragt, was dieser Begriff der Gleichstellung eigentlich dort umfasst hat. Also war das überhaupt ein Begriff, der benutzt wurde als Ziel? Und dann, also das lässt sich ja unterschiedlich füllen, wenn es sowas gibt wie ein Ideal der sozialistischen Frau, an dem beinhaltet ist, dass die Frauen sich um die Erziehung kümmern, wo klar ist, dass sie ganz, also ein großer Teil der Reproduktionsarbeit bei den Frauen hängen bleibt. Frage ich mich, ob an dieser Gleichstellung überhaupt so eine Idee wie gleiche Verteilung der Arbeit überhaupt enthalten war, als Gedanke. Denn wenn man sowas hatte, dann würde man ja auch sich Gedanken machen, wie kriegt man Männer dazu, diese entsprechenden Teile der Reproduktionsarbeit auch zu leisten. Ja, das ist ja, glaube ich, das, was ich jetzt hier auch zentral referiert habe, dass es eben dieses Gleichstellungsverständnis, vor allem eben die Integration der Frauen in die Arbeitswelt vorsah und man eben genau das verkannt hat und dass es da eben noch die andere Seite gibt. Man dachte, das regelt sich dann schon von alleine, weil wenn beide gesellschaftlich irgendwie eingebunden sind, beruflich eingebunden sind, dann ist es ja logisch, dass sich beide versuchen, eben auch gegenseitig im Reproduktionsbereich zu unterstützen und da beide ihre Verantwortung übernehmen. Also das ist ja genau der Punkt, der Knackpunkt, dass es halt diesen Fokus gab auf, wir bringen die Frauen in die Berufstätigkeit. Und dann nicht geguckt wurde oder wenig, was hängt denn da dran? Was hat denn das für Effekte und für Folgen, wenn das passiert? Wenn offenbar jetzt gerade keiner mehr so richtig zuständig ist für diesen Hausarbeitsbereich. Es gab Bemühungen, immer wieder zu versuchen, auch einen technischen Fortschritt zu nutzen, um halt die Hausarbeit möglichst zu reduzieren. Ne? Also die Waschmaschine war natürlich ein riesen Fortschritt, weil es wahnsinnig viel Zeit eingespart hat. Trotzdem waren noch durchschnittlich 43 Stunden pro Woche Hausarbeit zu erledigen, zu den 40 Stunden, die Frauen eben arbeiteten. Natürlich wurde versucht, eben diese technischen Fortentwicklungen zu forcieren. Dagegen stand die Mangelwirtschaft. Ne? Also man hat halt die Kinder abgeholt und sich dann an der HO in die Schlange gestellt zum Einkaufen. Was natürlich wahnsinnig viel Zeit frisst. Und was eben auch bedeutet, die Kinder mussten funktionieren. Ne? Das ist ja das Nächste. Also nicht nur, dass man das eben nicht bedacht hat, so richtig, was macht das jetzt, wer ist dann jetzt bitteschön für den Reproduktionsbereich zuständig, mussten natürlich auch die Kinder, ein Stück weit die Hausarbeit kompensieren, sich um ihre kleineren Geschwister kümmern und alleine Hausaufgaben machen und so weiter, ne? Wenn die Frau im Schichtbetrieb arbeitete. Und das ist ja das, was auch immer wieder propagiert wurde und was sich wirklich auch für dich zum Beispiel durchzieht über alle Jahrzehnte, dass du mindestens ein Frauenporträt immer drin hattest mit Hertha B, Brigadeleiter, und im Dreischichtsystem mit drei Kindern und die Überschrift ist alles eine Frage der Organisation. So. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, aber es haben viele Frauen hingekriegt, irgendwie, aber natürlich nur eben unter diesen Bedingungen. Zum Beispiel, dass Frauen sehr, also ich weiß die Zahlen jetzt gerade nicht mehr, signifikant weniger Freizeit hatten als die Männer, dass die Kinder funktionieren müssen. So. Und da kann eben es keine Eingewöhnungszeit in der Kita geben oder sonst irgendwelche das hängt da alles mit dran. Und dann natürlich einfach, dass der Staat das verkannt hat, dass das kein Automatismus ist. Dass ich nicht, weil die Frau ist doch jetzt irgendwie wie der Mann. Es gab ja diese Angleichung durch die Berufstätigkeit. Also hat dann der Mann auch im Reproduktionsbereich wie die Frau zu sein. So. Und das hat nicht funktioniert. Und das hat man verkannt. Und da liegt ja das größte Problem. dass die Maßnahmen, die dazu getroffen wurden, nicht ausreichten oder die Probleme zum Teil ignoriert wurden. Ja, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Ich fand einige von den Statistiken, die du genannt hast, sehr interessant und wollte zur Lohnlücke fragen. Also 30%, du hast genannt geringere Vertretung in höher bezahlten Positionen und eine geringere Lohnarbeitszeit. Waren das die Hauptgründe, beziehungsweise erklärt ist das vollständig? Gab es für die einzelne Arbeitsstunde, die in der gleichen Position geleistet wurde, denselben Lohn oder gab es auch da Unterschiede? Okay, ich habe das nur bruchstückhaft verstanden, aber deine Frage, also das war jetzt eine Frage, oder? Ob das realisiert wurde mit dem gleichen Lohn für gleiche Arbeit, richtig? Genau. Ja. Ja. Nee, aber es gibt da auch wieder eine Kehrseite, ne? Also, ja, man hat, ich weiß nicht, ob das jetzt überall der Fall war, aber schon weitestgehend sozusagen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten. Allerdings hängt da eben wieder dran, wer wo gearbeitet hat und wer sozusagen die besser bezahlten beruflichen Positionen hatte. So, ne? Also das macht halt diesen signifikanten Unterschied aus. Aber das wurde schon sozusagen angestrebt, dass alle in gleicher Position den gleichen Lohn erhalten. Ja. Das war ja jetzt auch nicht zum Beispiel irgendwie so ein Persönlichkeitsrecht und so eine Einschränkung über den Lohn auch zu reden, zum Beispiel also im Kollektiv unter den Kollegen. Da gab es schon vor festgesetzte Sachen. Es gab zum Beispiel eben auch so diese Regelung, ich weiß nicht, ob die auf alle Berufsgruppen zutrifft oder nur einige, dass die in die ersten 20 Jahre des Berufslebens relativ gering war, der Verdienst. Und dann sozusagen die nächsten 30 Jahre es eine Erhöhung gab. Das war einfach von vornherein so festgelegt, wo auch das Rentensystem zum Beispiel in der DDR darauf reagiert hat, dass sie eben nur für die Berechnung der Rente die letzten 30 Jahre angesetzt haben. Was dann nach der Wende ein Riesenproblem war, weil jetzt natürlich das Rentensystem der Bundesrepublik darauf natürlich keine Rücksicht mehr nahm und einfach alles anrechnete. Also es war eher so eine gewisse schematische Vorgabe, so, ne? Wie man da so aufstieg und was man wo verdiente. Genau, zu den Unterschieden im Lohn, da waren andere Ursachen, haben eben andere Ursachen gewirkt.